das ist ja toll. Victor, das Kraftfeld hält. Ja, aber wie lange? Das Kraftfeld hält. Ich existiere. Ich fühle gar nichts. Vielleicht existieren wir gar nicht mehr. Doch, ich existiere. Ich existiere. Ich existiere. existiere. Vielleicht existieren wir gar nicht mehr. Doch, ich existiere.